7. Entsorgte Erinnerung. Aufräumen. Journaling wird von den Lifestylisten eindringlich empfohlen. Verstanden als eine Neuauflage der surrealistischen Praxis des automatischen Schreibens, kann das eine effektive Psychoanalyse sein. Home and Self-Made. Es ist dann wirklich für niemanden. Darin besteht der Segen der Löschtaste. Robert Seethaler in Zwischentöne am 31. Januar 2021 im Deutschlandfunk wurde gefragt, ob er beim Schreiben an zukünftige Leser denke. Nein, überhaupt nicht. Da sei er ganz in seinen Text versunken und er folge den sich konturierenden Figuren. Schön. Ich selbst muss jetzt bei allem, was ich tue, daran denken, dass ich das hinterlassen, hinter mir lassen werde. Auch diesen Text, weil ich es versäumt hätte, ihn zu löschen. So lesen zum Beispiel meine Kinder im Geist immer mit. Das ist ein eigenartiges Gefühl. Andererseits lähmt Weitschweifigkeit das Interesse der LeserInnen. Und das, was für mich jetzt wichtig ist, wird für sie, wenn überhaupt, einen anderen Sinn haben. Es ist auch dies ein Aufräumen, ein psychisches, und ich bin dankbar für die Möglichkeit. Ich habe Zeit, Raum für mich, von allem Notwendigen mehr als genug. Meine Nächsten und ich sind bislang gesund. Weil ich schon so unfassbar alt bin, alles nur Zahlen, eilt es. Und ich will streng mit mir sein, um einen halbwegs guten Abgang zu schaffen. Inshallah. 5 Werkzeuge werden nach Medium Daily für ein gutes Leben empfohlen. Meditation, Gratitude, Memento Mori, Minimalism, Flow. Es sind Elemente der täglichen, der immerwährenden psychischen Arbeit. Ernst meinte, Gratitude sei Mode. Aber wenn schon. Dankbarkeit wurde ständig eingefordert von meinen Eltern, ihnen gegenüber. Daher habe ich dem fast lebenslang widerstanden und stattdessen geklagt. Eine traurige, eine komische Einsicht, zu denken, dass man sich durch den Klagemodus die gegebene Lebenszeit verscherzt. Schade.